Başlayabiliriz. Bitişen. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Eris ist mein Name und ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station und werde mit Ihnen Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne, Herr Doktor. Wenn Sie mir helfen, bin ich sehr froh. Ja, natürlich, ich bin da für Sie. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Hans Zimmer. Hans Zimmer. Ja. Okay. Und wie alt sind Sie, Herr Zimmer? Ich bin 54 Jahre alt. 54, 54. ja. Wann genau sind Sie geboren? 1. Februar 1968. 68. Okay. Und wie groß sind Sie, Herr Zimmer? Ich bin so ungefähr 1,80, jetzt aktuell 1,78 kann man sagen. 78, okay. Und wie viel wiegen Sie? Also ich habe abgenommen, aber ich wiege jetzt noch 105 Kilogramm. 105 Kilo. Aber ich habe 10 Kilogramm abgenommen, Herr Doktor, in den letzten Monaten. Das war ungewollt, oder? Ja, ungewollt. 10 Kilo abgenommen. Ja. Okay, Herr Zimmer. Und wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie noch andere Beschwerden außer Ja, dieser Herr Abnahme? Doktor, wie Sie sehen können, kann ich kaum laufen. Also ich schaffe nur noch den Weg von hier, von dem Stuhl zur Tür. Und auch zu Hause kann ich nur noch zur Toilette laufen. Mehr schaffe ich nicht. Ich habe körperlich ganz stark abgebaut. Und vielleicht fange ich mal an damit, wie es angefangen hat. Also ich habe jetzt vor ungefähr 2, 3 Monaten Corona-Infektion gehabt. Das war jetzt schon die zweite Corona-Infektion, die ich hatte. Und war da halt entsprechend schwach, hatte auch Fieber gehabt damals und so Grippe-Symptome, die jetzt 1, 2 Wochen angehalten haben. Aber dann wurde es nicht besser. Und ich habe mich dann den nächsten Wochen auch noch sehr schwach gefühlt. Und habe dann auch gemerkt, dass ich weniger Appetit habe, nichts mehr essen konnte. Und ich habe auch Beschwerden mit dem Bauch bekommen. Und zwar ist es jetzt in den letzten 1, 2 Wochen mir aufgefallen, mein Bauch ist dick, aber meine Arme, meine Muskeln sind ganz dünn geworden. Also ich habe viel Muskel verloren und So, ja, verstehe. mein Bauch ist aber dick. Und wie gesagt, ich habe ungefähr 15 Kilo abgenommen, jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so stark, aber 15 Kilo, 10 oder? bis 15 ungefähr. Ich hatte mal 120, 115, 120 gehabt. Okay. Ja. Haben Sie Bewegungseinschränkungen oder wegen der Wie gesagt, Müdigkeit? seit 1, 2 Wochen kann ich mich jetzt nicht mehr, kann ich nicht mehr laufen. Also ich bin ganz schwach geworden. Aber Sie haben keinen Schmerz an Beinen oder Gelenken. Meine Beine sind schlank und tun auch nicht weh. Wo ich Schmerzen habe, das kann ich auch sagen. Also, wenn ich tief atme, tut es hier auf der rechten Seite hier unten an den Rippen weh. Und Okay, beim Atmen. ja, und meine Frau sagt auch, ich atme nicht mehr gut, sagt sie. Ich atme schnell. Haben Sie Atemnot, oder? Also ich merke das nicht so sehr, aber sie sagt, ich hätte Atemnot, aber ich bewege mich nicht, deswegen merke ich das nicht so. Ja, okay. Husten Sie auch? Eigentlich Manchmal? nicht. Da habe ich mal bei Corona gehustet, aber jetzt nicht mehr seit vielen Kein Wochen. Husten, okay. Müssen Sie erhöhte Schlafen? Zum Beispiel, wie viel Kissen nutzen Sie beim Schlafen, Herr Zimmer? Können Sie ausreichend schlafen? Also ich muss jetzt mit Kissen schlafen, weil wenn ich mich flachlege, dann drückt der Bauch und dann kriege ich keine Luft. Ah, okay. Sie müssen mindestens zwei Kissen nutzen, Ja, oder? ja, Ja, okay. ja. Herr Zimmer, haben Sie Herzrasen? Ist mir nicht aufgefallen letztens, kann ich nicht sagen. Haben Sie irgendwelche Farbeveränderungen auf der Haut bemerkt, besonders auf Bauchbereich? oder in den Händen? Kann ich jetzt so nicht sagen, Herr Doktor. Ist mir nichts aufgefallen. Okay. Haben Sie keine Schmerzen im Bauchbereich? Ja, also ich nehme auch, ich habe auch den Hausarzt gefragt, weil ich habe schon, also Schmerz ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es spannt halt und es drückt. Und deswegen hat er mir Novalgientropfen gegeben. Da nehme ich ein, dann hilft es mal. Ich nehme so zweimal pro Tag Novalgientropfen ein, 40 Stück. Und dann hilft es ein bisschen, aber es ist nicht gut. Also. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Skala? Zum Beispiel 0 ist kein Schmerzen, 10 ist wirklich unterbare Schmerzen. Wo würden Sie einordnen auf diese Schmerzskala? Also ich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass so richtig Schmerzen sind. Ich würde sagen, so 1, 2 vielleicht. Ja. Ah, okay. Also richtige Schmerzen sind es auch nicht. Das ist so eher Unwohlsein im Bauch. Okay. Herr Zimmer, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, habe ich, Herr Doktor. Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe eine chronische Hepatitis B-Infektion. Ja. Die wird auch mit Medikamenten behandelt seit längerer Zeit. Und da gab es auch mal den Verdacht auf einen Tumor in der Leber. Das hat sich aber nicht bestätigt. Die wird regelmäßig kontrolliert, so einmal in einem Jahr. Und das da. Was für ein Tumor, bösartiger oder gutartiger, wissen Sie? Die hatten den Verdacht gehabt, aber dann haben sie MRT gemacht. Das hat sich aber nicht bestätigt. Also, das war. Die sagen, die Leber ist ein bisschen kaputt bei mir durch diese Infektion. Und da kann man manchmal nicht entscheiden, ob es bösartige Knoten sind oder manchmal gutartige Knoten. Und das haben sie jetzt erstmal gesagt, muss man nur beobachten. Okay. Hat jemand für Sie an Schrumpfleber gesprochen? Ich habe es nicht verstanden. Nochmal bitte. Schrumpfleber. Schrumpfleber. Ja, Schrumpfleber. Das ist nicht gesagt worden. Also Sie haben gesagt, so eine Art Zirrhose könnte das sein. Ja, das meinte ich, genau. Zirrhose meinte ich. Ja, das Wort ist mal gefallen bei den Gesprächen, ja. Ja, okay. Was war Ihre letzte Untersuchung beim Hausarzt oder beim Das war in der internistischen Klinik, Arzt? Ja, es war in der Klinik gewesen. Das war vor ungefähr einem halben Jahr. Wie war denn Befund? Ja, die haben gesagt, man muss weiter beobachten. Das ist nichts Sicheres. Okay. Herr Zimmer, fühlen Sie sich fiebrig? Also, das nicht mehr. Also bei Corona hatte ich Fieber gehabt, aber jetzt habe ich kein Fieber, aber ich schwitze schon sehr stark, auch nachts, ja. Haben Sie nachts Schweiß, aber kein Fieber? Fieber habe ich nicht gemerkt, nein. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, also der Stuhlgang ist unregelmäßig jetzt, muss man sagen, weil ich auch nichts mehr esse. Und Wasserlassen ist auch, ich trinke nicht mehr viel, weil einfach, wenn ich trinke, ich muss dann auch Gefühl haben, dass ich erbrechen muss, sodass der Urin schon etwas konzentrierter ist, glaube ich. Wie oft müssen Sie erbrechen? Täglich erbrechen Sie oder? Fast täglich. Es gibt auch mal Tage, wo es nicht erbrechen, aber fast täglich, ja. Okay. Wie sieht das Erbrechen aus? Also ist auch mal gallig. Mit gallig. Grün, ja. Gelblich, grünlich war auch schon mal, ja. Okay. Wie ernähren Sie sich, Herr Zimmer? Können Sie alle vertragen oder? Also ich esse jetzt fast nichts mehr und ich habe auch jetzt aus Bekanntenkreis gehört, dass ich wenig Zucker essen soll. Deswegen habe ich jetzt fast keine Kohlenhydrate gegessen. Habe darauf geachtet. Also, aber ich esse sehr wenig nur noch. Also. Entschuldigung, Herr Zimmer, ich konnte Akustik nicht verstanden. Haben Sie Zuckerkrankheit oder? Nee, aber die haben empfohlen, ich soll weniger Zucker essen in der Ernährung. Da achte ich. Okay. Also wenig Kohlenhydrate oder keine Kohlenhydrate. Aber ich kann andere. Aber Sachen. Das ist Ihre selber Entscheidung. Ja. Das war keine therapeutische Maßnahme. Nein, das habe ich von Bekannten gehört. Dass ich okay. Mache. Gut. Ja. Alles klar. Und Herr Zimmer, nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein? Ja, Herr Doktor, da habe ich einige, ich habe meine Liste auch mitgenommen. Also ich habe auch so eine Schilddrüsenunterfunktion, hat der Doktor gesagt, deswegen nehme ich L-Tyroxin 75, eine morgens früh auf nüchternem Wie viel Magen, Milligramm? Wie viel Milligramm? 75 Fünfhundert? Mikrogramm, 75 Mikrogramm Okay. morgens vor dem Frühstück. Seit wann haben Sie Schilddrüsenunterfunktion? Also das ist ungefähr so ein paar Jahre, 3, 4 Jahre nehme ich das Medikament schon. Okay. Dann habe ich Bluthochdruck. Ja. Dann nehme ich auch Medikamente ein, das ist Ramipril, 5 Milligramm. Morgens, oder? Morgens, ja. Und gibt Dann, es noch was? ja, dann hat der Hausarzt mir aufgeschrieben, weil ich Vitamin D-Mangel habe, Decristol, 20.000, nehme ich einmal pro Woche. Decristol. Der Christol. Decristol, ja, das ist Vitamin D. Okay. Wie viel Milligramm? 20.000 Einheiten Zweiter. einmal pro Woche nehme ich das. Ja, okay. Und dann hat er mir aufgeschrieben für diese Bauchbeschwerden Pantoprazol. Das nehme ich ein. Auch morgens. Morgens, wie viel Milligramm nehmen Sie? Das ist 40er, Pantoprazol 40. 40, okay. Und dann nehme ich wegen der Schmerzen noch das Novalgin ein Tropfen. Ungefähr zweimal pro Tag 40 Tropfen nehme ich ein. Okay. Und dann hat er mir noch aufgeschrieben, wenn das nicht ausreicht mit Novalgin, soll ich eine andere Tablette noch zusätzlich nehmen. Tramadol heißt das, Tramadol-Retard. Tramadol nehmen, okay. 100 Milligramm. Und für die Hepatitis nehme ich das Tenofovir. Genau, vorweg, okay. Ja. Milligramm und Dosierung. Ja, das habe ich jetzt nicht. Eine Tablette pro Tag. Ich glaube, Okay. 245, glaube ich, war das gewesen. Okay, Milligramm. morgens nehmen Sie, oder? Nämlich mittags. Mittags, okay. Okay, Herr Zimmer. Das war's, oder? Das sind die Medikamente, ja, richtig. Okay. Wurden Sie schon mal operiert, Herr Zimmer? Nein, ich hatte keine Operation gesehen. Nein. Rauchen Sie? Ja, ich rauche aber nicht so viel. Ich habe auch mal aufgehört, dann wieder angefangen. Also aktuell rauche ich, Durchschnittlich? bitte? Durchschnittlich. Ungefähr 10 Zigaretten pro Tag. Okay. Seit wann? Also ich habe gesagt, wie gesagt, als Jugendlicher angefangen mit so 18 Jahren, aber habe dann zwischendurch auch mal einige Jahre nicht geraucht, dann wieder angefangen. Also wenn ich das alles zusammenfasse, würde ich sagen, ja, also vielleicht 25 Jahre habe ich geraucht bisher. Ja, verstehe. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Nein, Alkohol trinke ich gar nicht. Wegen der Gar nicht. Lebergeschichte haben die Ärzte gesagt, ich soll keinen Alkohol trinken. Sind Sie schon immer Nicht-Alkoholiker, oder? Also ich habe früher auch nie Alkohol getrunken, richtig, ja. Okay, super, gut. Und Herr Zimmer, reagieren Sie allergisch auf irgendwelche Stoffe oder Medikamente? Ist nicht bekannt, nein. Okay, gut. Sie haben gesagt, dass Sie Covid-19 hatten vor 3 Monaten, oder? Ungefähr, ja. Ja, Ja. ungefähr 3 Monaten. Und sind Sie gegen Corona geimpft? Ja, bin ich auch. Ja. Dreimal, oder? Dreimal. Die letzte Impfung war vor, also ungefähr Januar gewesen und Oh. dann, ja. Ja, verstehe. Und Dreimal. auch gegen Kinderkrankheiten sind Sie vollständig geimpft? Das weiß ich nicht, Herr Doktor. Okay, das ist kein Problem. Okay. Herr Zimmer, jetzt stelle ich Ihnen eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Haben Sie schon mal mit Drogen Erfahrung? Nein, habe noch nie Drogen genommen. Ja, super gut. Herr Zimmer, leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern sind schon gestorben. Ja. Die hatten auch verschiedene Krankheiten. Also bei uns in der ganzen Familie haben alle Hepatitis B leider. Also auch meine Geschwister haben auch Hepatitis B, meine Eltern auch. Mein Vater ist Ja. an einer anderen Krankheit gestorben, also es hatte Prostatakrebs. Und Prostatakrebs. die Mutter, die hatte so Herzprobleme, ich weiß auch nicht genau was. Okay, verstehe. Herzinfarkt, ist sie gestorben, ja. Haben Sie Geschwister, Herr Zimmer? Habe ich, ja. Und Also ich habe zwei Schwestern und noch drei Brüder. alle leiden unter Hepatitis, Ja, die oder? haben alle Hepatitis, ja. Ja, das verstehe. Okay. Was machen Sie beruflich, Herr Zimmer? Ich bin selbstständig. Ich bin im Einzelhandel, mache so Elektrogeräte, verkaufe ich. Eko-Geräte E verkaufen Sie. Elektrogeräte. Elektrogeräte, Ja, okay. selbstständig, ja. Aber ein Ja. Geschäft. Sind Sie zufrieden mit der Arbeit? Ja. Haben Sie irgendwelche Belastung bei der Arbeit? Besonders starke Belastung? Normal, nein, nicht so. Ja, okay, gut. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe drei Kinder, ja. Drei Kinder, gut, ja. Sind Sie gesund Die Kinder sind gesund, ja. oder haben Sie auch Hepatitis? Nee, die haben keine. Die Mutter ist behandelt worden, deswegen, die haben keine Hepatitis bekommen damals. Gut. Herr Zimmer, ich habe schon meine wichtige Frage Ihnen gestellt. Möchten Sie was hinzufügen? Ja. Oder haben wir was vergessen? Glaube, die wichtigsten Sachen haben Sie gefragt, Herr Doktor. Ich will nur, dass Sie mir helfen, dass diese Beschwerden nachlassen. Ich weiß nicht, wie Sie mir helfen können, ob Sie mir Medikamente geben können oder wie Sie. Ja, ich werde über Ihre Erkrankung ein paar Untersuchungen durchführen. Dadurch können wir bereits wichtige Rückschlüsse auf Ihre Erkrankung ziehen. Okay. Aber erst müssen Sie ein bisschen gedulden hier im Wartezimmer. Werde ich zu Ihnen gleich kommen und danach werde ich andere Untersuchungen durchführen. Ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Muss ich im Krankenhaus bleiben oder was meinen Sie, Herr Doktor? Ja, das sieht so aus. Wahrscheinlich bleiben Sie bei uns. Ja. Und was machen Sie heute mit mir alles? Was sind die Untersuchungen geplant? Ja, zuerst werde Sie körperlich ausführlich untersuchen und dann Ihnen Blut abnehmen, Ihre Laborwerte und Blutbild. Leberwerte, Nierenwerte untersuchen. Okay. Wahrscheinlich haben Sie Wasseransammlung in Bauchhöhle Ah, okay. und deswegen müssen wir Flüssigkeitprobe entnehmen und untersuchen. Okay, ja. Wie machen Sie das? Machen Sie eine Operation oder wie machen Sie das? Nee, das ist ein kleiner Pieks. Das werden wir mit Nadel Okay. dann bin ich bei dieser Untersuchung müssen wir auch Ultraschall durchführen. Okay. Mit Hilfe von Ultraschall werden wir diese Untersuchung durchführen. Okay, dann stechen Sie eine Nadel in den Bauch dann zum Ja, Ab. genau. Okay. Kann da was passieren Aber oder was kann da passieren? ja, bei dieser Untersuchung kann es Blutungen kommen, Oh. aber das wird nicht so wahrscheinlich nicht so schlimm. Sie sind natürlich im Krankenhaus. Wenn etwas passieren, dann können wir gleich sofortige Maßnahmen ergreifen. Okay. Gibt es da keine Alternative ohne Pixen, dass man das anders untersucht? Ja, diese Flüssigkeit, man kann nur Probe mit Hilfe von Probeentnahme untersuchen. Okay. Ja. Okay, man ist noch, ja. Gut, Herr Doktor, vielen Dank für die Auskunft. Ja, so, sehr gerne. Gibt es weitere Fragen von den Zuhörern oder Kommentare? Was hätten Sie noch gefragt oder was würden Sie gerne noch wissen von Patienten? Gefragt, was mit Kopfschmerzen hat. Aber eine Sache, die auch zu Aszites führen kann. Fällt Ihnen da was ein noch, was zu Aszites führt? Wie kann es, oder können Sie mal vielleicht erzählen, was dazu führt, dass Aszites entsteht? Ursachen für Aszites. Leberzirrhose haben wir gesagt, ja? Was noch? Niereninsuffizienz kann das auch. Kann, macht dann auch meistens aber auch andere Ödeme. Hat ja keine Ödeme, hat keine Schenkel und Beine sind total schlank, hat er gesagt. Sogar zu schlank, hat das Muskel verloren. Und keine Ödeme. Ja, Malnutrition auch kann es sein, weil der Patient konsumiere keine Kohlenhydrate. Ja. Das kann auch ein Auslöser. Das hatten Sie gemeint, oder? Malnutrition. Nee. Was für eine? Malnutrition. Malnutrition kann sein, genau. Was ist sozusagen der Kernpunkt der Malnutrition, ist im Chat gerade genannt worden. Was passiert bei der Malnutrition? Bei Kindern in Afrika. Wir haben Aszites, ne? Ja. Warum haben die Aszites? Warum haben die Kinder in Afrika Aszites? Wegen einseitige Ernährung. Ja. Beziehungsweise auch Hypoalbuminämie, also Albuminmangel, meistens. Ja, genau. Richtig. Albuminmangel kann sein, das kann verschiedene Ursachen haben, entweder wenig Aufnahme, Malnutrition oder vermehrte Ausscheidung, wie zum Beispiel bei nephrotischen Syndrom oder Nierenprobleme, kann sein. Ja. Was gibt es noch für Ursachen für Aszites, außer den genannten? Für jüngere Leute kann Cystis Fibrose kann sein, aber kann sein, in diesem Alter weiß ich nicht, ob das ein Auslöser kann sein. Wahrscheinlich eher, richtig. Was noch? Was gibt es noch für Aszites? Ich gucke mal im Chat, ob was geschrieben worden ist. Pulmonalödem, Nephrosyndrom, Portalader Peritonitis, ja, ist richtig. Also zum Beispiel eine Peritonitis kann auch Aszites machen, richtig, ja. Aber ohne Fieber kann es sein? Eher unwahrscheinlich, aber wir wissen ja, Medizin kann man nicht 100% ausschließen, ja. Aber wäre eine Differentialdiagnose, beziehungsweise eine Ursache. Aber ich möchte gerne auch mal diesen hohen Portaldruck, also erhöhter Fortaderdruck. Wie kommt das zustande? Gerne nochmal. So, fortaner Hochdruck kann entstehen durch zum Beispiel Leberzirrhose, ja? Und dann gibt es aber noch einen anderen Faktor für fortaner Hochdruck, was die Fortader selbst betrifft. Fällt Ihnen da was ein dazu? Was passiert? Das hat der Patient gehabt jetzt, den ich vorstelle. Cholestase nicht unbedingt. Hepatitis hat er. Er hat ja Hepatitis und dadurch auch Zirrhose. Das macht zwar Fortader-Hochdruck, kann machen, aber dann gibt es noch eine andere Ursache für Fortader-Hochdruck. Pankreatitis. Kann sein. Aber was macht die Pankreatitis dann? Die macht nicht direkt Fortader-Hochdruck, sondern was kann passieren? Thrombose, genau. Fortader-Thrombose, richtig. Ja. Das hat der Patient gehabt. Der hat Fortader-Thrombose, okay. Und bei Covid weiß man nicht. Da ist ja so, man vermutet ja, dass eine vermehrte Hyperkoagulabilität entstehen kann. Das ist ja bei Covid diskutiert. Deswegen habe ich den man Patienten muss bestimmen, gesagt, kann sein, kann nicht sein. Aber der hat eine Fortaderthrombose gehabt. Deswegen hat er Aszites entwickelt, massiv. Ja, also das war jetzt die Diagnose von den Patienten, aber die Differentialdiagnosen haben wir ja alle jetzt aufgezählt. Ja. Gut, dann stellen Sie den Oberarzt dem Patienten vor, würde ich sagen, oder? Ja, ich versuche. Ja. Okay. Guten Abend, Herr Oberarzt. Haben Sie kurze Zeit für mich? Bitte schön, ja. Danke. Ein Nicht 54. Oberarzt, Chefarzt. Ne, Oberarzt, sie ist jetzt aktuell. Okay, Das Herr Chefarzt Schäfer. keine Zeit sonst. Okay. Ein 54-jähriger Patient, Hans Zimmer, hat sich heute bei uns wegen seit Entschuldigung, ich konnte nicht gut aufgeschrieben, seit 2 bis 3 Monaten aufgetretene, progredierende, bestehende Schwierigkeiten beim Laufen und Müdigkeit vorgestellt. Körperliche Schwäche hat er hauptsächlich. Körperliche Bitte? Schwäche. Körperliche Schwäche. Ja, körperliche Schwäche. Oder Fatigue, kann man sagen. Kann man auch sagen, ja. Aber bei diesem Fall, okay. Bei diesem Fall körperliche Schwäche, ja. Ja, okay. Der Patient gab an Gewichtsverlust von 10 bis 15 Kilo innerhalb von 1 bis 2 Monaten. Ja, das finde ich auffällig. Das ist wichtig. Und der Patient bemerkt, dass sein Bauch dicker geworden als sonst und habe er Schmerzen im Bauch. Auf einer Skala liegen die Schmerzen bei 1 bis 2 von 10. Dagegen nehme er Tramadol und Novalgientropfen, ein bisschen geholfen. Außerdem berichtete der Patient, dass er habe Schwierigkeiten beim Einatmen und müsse er mindestens 2 Kissen nutzen beim Schlafen. Die Fragen nach Husten und Herzrasen und Rhythmusstörungen wurden verneint. Der Patient habe keine Farbeveränderungen auf der Haut bemerkt. Ich habe nicht über Gelbsucht gefragt, aber der Patient auch berichtete nicht. Der Patient müsse erbrechen fast täglich und das Gebrochene sieht gallig und gelblich aus. Der Patient leidet auch unter Appetitlosigkeit und Nachschweiß. Stuhlgang und Wasserlassen war unauffällig. Und wegen Entschuldigung. Als Vorerkrankungen habe er chronische Hepatitis B. Und dagegen nehme er Tenofovir mittags. Und vor 1 und 1,5 Jahren war er beim seinen Hausarzt gewesen und die Untersuchung war unauffällig. Und außerdem leider er unter Hyperthyreose, dagegen nehme er L-Tyroxin 75 Milligramm morgens und als Magenschutz Pantoprazol 40 Milligramm nehme er. Und wegen Vitamin D-Mangel nehme er auch 2000 Einheit pro Woche Vitamin D-Präparat. Wegen arterieller Hypertonie nehme er Ramipril 5 Milligramm morgens. Die Frage nach Operation wurde verneint. Der Patient habe auch vor 2 bis 3 Monaten Corona-Infektion Krankheiten. Es dauert ein bis zwei Wochen symptomatisch, aber jetzt habe er keine mehr Symptome wegen dieser Krankheiten. An Familienanamnese habe ich etwas bemerkt, dass ihre alle Geschwister leiden an Hepatitis-Krankheit. Sein Vater sei verstorben an Prostatakrebs und seine Mutter sei an Herzkrankheiten verstorben. Das war's, Herr Oberarzt. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose nochmal zusammengefasst bei dem Patienten? Ja. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine Leberzirrhose hin und ein hepatozellulärer Karzinom hin. Ja. Als Differentialdiagnose kommen die folgende Erkrankungen, zum Beispiel Portader-Thrombose oder Malnutrition auch kann sein, aber in diesem Alter, das ist selten. Der Patient ernähre sich einseitig, deswegen kann ich auch Malnutrition denken. Nicht ausschließen, ja. Mhm. Ja, genau. Gut, okay. Alles klar. Was machen Sie, warum hat der Patient Schmerzen beim tiefen Atmen auf der rechten Seite? Was denken Sie? Wegen Lungenödeme kann sein oder ein Abszess. Ach, Lungenödem, Schmerzen? Nein, aber unter diaphragmatische Abszess kann sein oder Aber denken Sie an Abszess? Hat er Symptome für einen Abszess? Fieber? Nein. Oder nicht? Nein. Aber wegen dieser Leberkapsel Schmerz kann sein. Ja, okay, das stimmt. Ja. Also Sie meinen, dass es eher von der Leber kommt, dieser Schmerz, ne? Ja, genau. Okay. Ja, ja. Gut, alles klar. Was machen Sie in der Untersuchung mit dem Patienten? Wir haben ihn untersucht und Inspektionen gemacht. Und Sie haben keinen Ikterus festgestellt, auch in den Skleren nicht, ja? Oder haben Sie einen Skleren-Ikterus gesehen? Ich habe noch nicht untersucht, aber der Patient... Wir haben immer untersucht, bevor Sie zum Oberarzt gehen. Wie bitte? Wenn Sie zum Oberarzt gehen, haben Sie immer untersucht. Vorher gehen Sie nicht zum Oberarzt. Sie haben untersucht, ja? Ah, okay, das habe ich schon gemacht. Er hat keinen Ikterus, auch keinen Skleren-Ikterus. Okay. Ab wann sieht man Skleren-Ikterus ungefähr, bei welchem Bilirubinwert? Und was sieht man an Hautikterus ungefähr? Mehr als 5 oder 2. Ich verwechsle jetzt. Also bei über 2 kann man Sklerenterus erkennen, 2 bis 3. Und bei 5 ja. Oder 6 ungefähr ein Hautikterus, richtig. Ungefähr mal. Das ist nicht immer. Ja, genau. Klar, ja, aber ist richtig, ja, okay. Gut, was machen Sie mit dem Patienten jetzt noch? Erst werde ich körperlich untersuchen, aber jetzt habe ich schon gemacht. Und als Laboruntersuchungen werde ich Blut abnehmen, Blutbild, ein paar Laborwerte, wie zum Beispiel Albumin und Koagulometrie, Leberfunktion nennen, werde ich untersuchen. PT, APTT, INR. Und Albumin ist auch wichtig. Haben Sie gesagt, ja. Mhm. Ja. Und Entzündungsparameter, CRP, BSG und Nierenwerte, Krea, werde ich auch untersuchen. Urinprobe werde ich veranlassen und Paracentes werde ich durchführen. Okay, aber Sie machen das erst mit Ultraschall, oder? Gucken Sie erst mal. Ja, natürlich, Ultraschall. Werde ich mal durchführen. Okay. Mhm. Okay. Gut. Und wenn Sie Paracentese machen, wie viel lassen Sie ab? Ich bin nicht sicher, aber es kann 10 Milliliter sein. 10 Milliliter brauchen Sie gar nicht punktieren. Also Sie wollen nur diagnostisch punktieren, oder wie? Der Patient hat so einen Bauch. So Muskeln, ja. Kleine Muskeln und so einen Bauch. Der hat mindestens therapeutische 10 Liter Patient. Im Bauch, mindestens. Wie viel Milliliter? 5 bis 10 Liter im Bauch. Ja, okay. Ja, ich habe keine Ahnung dafür, möchten Sie mir etwas Sie empfehlen? Sie haben ja nicht gesehen, was ist, aber der es ist so und hat viel. Also klinisch schon konnten Sie Aszites feststellen und Ultraschall können Sie das auch dann sehen. Und dann punktieren Sie und wie viel lassen Sie ab bei so einem Patienten, den Sie jetzt gar nicht kennen? Wenn Sie Entschuldigung. Wie viel Erguss punktieren Sie ab bei der Paracentese? Wie viel Aszites lassen Sie ablaufen? Ja, ich habe keine Idee. Ich habe halb keine Liter, Ahnung. Ein Liter, 5 Liter, 10 Liter. Also er hat ja Beschwerden. Also diagnostisch kann man machen. Max, anderthalb Liter. Also ich habe den Patienten heute punktiert, habe 4,5 Liter rausgenommen bei den Patienten. Aber normalerweise muss man aufpassen, ja. Also normalerweise nimmt man nicht so viel ab, aber wenn er so wahnsinnig darunter leidet, kann man schon, damit er sich besser fühlt, das machen. Aber ansonsten muss man aufpassen, wenn man zu viel Aszites entlastet auf einmal. Was kann da passieren? Was ist die Gefahr, wenn Sie auf einmal ja, der Hydratation kann als Komplikation kommen. Das kann sein, deswegen, ja. Deswegen, nach der medikamentösen Therapie können wir vielleicht mehr Aszites entnehmen. Was kann noch passieren, außer Dehydratation und Kreislaufkollaps oder Kreislauf? Ja, es kann Thrombose, zu Thrombose kommen, oder? Wegen dieser Dehydratation. Ja, Herzinsuffizienz kann wenn sein. Wenn er eine Tachykardie bekommt, kann passieren, ja, genau. Was aber kann noch passieren? Was ist das Problem bei diesen Patienten, Leberpatienten? Ja, die Leber funktioniert leider nicht gut. Deswegen, Leber muss Albumin und sonstige Dinge produzieren. Aber wenn wir alle Acid und alle Flüssigkeit entnehmen, das ist eine Belastung für Leber. Genau, Leber. Und welches Organ noch? Was spielt da noch Rolle? Nieren. Niere, also Niere kann akut Nierenversagen-Patienten ja durch Störungen, so haben die Kollegen geschrieben, das ist die Gefahr, wenn man zu viel auf einmal ablässt, ja. Ist richtig, ja, muss man aufpassen. Gut, ich wollte noch irgendwas fragen, habe ich es vergessen gerade in dem Moment. Den Aszites untersuchen Sie, haben Sie gesagt, was untersuchen Sie denn im Aszites? Leukozyten und Elektrolyten und Albumin in Aszites. Beziehungsweise Eiweiß erstmal, genau. Ganz kurz. Ja, Eiweiß. Ja. Warum machen Sie Eiweiß? Was können Sie unterscheiden mit Eiweiß und das in Aszites, eine Flüssigkeit? Peritonitis kann mit vielen Eiweißzeichen. Okay. Wie nennt man es, wenn es zu viel Eiweiß ist in der Flüssigkeit? In Aszites? Wie nennt man das? Und wie nennt man es, wenn es zu wenig Eiweiß ist? Transparent, klar und trüb. Das ist die Beschreibung, wie es aussieht, ja. Kann klar oder trüb sein, richtig. Aber es gibt so zwei Klassifikationen, die man hauptsächlich anhand des Eiweißgehalts. Ja, ich wusste, aber jetzt kann ich nicht mich erinnern. Dann sage ich Ihnen, das eine ist Transsudat. Ah ja, Transsudat, Exsudat, ja. Genau. Hohe Eiweiß, Exsudat und Transsudat. Bei was ist eher ein Transsudat zu erwarten? Bei welcher Ursache? Transsudat, weniger Eiweiß, meinen Sie das, oder? Ja, wann liegt ein Transsudat vor? Bei welcher Ursache der Aszitisbildung? Welche Krankheiten machen Transsudat? Oder welche machen erstmal Exsudat? Fangen Sie damit erstmal an. Was liegt beim Exsudat vor? Exsudat bei Infektion und vielleicht Karzinom. Transsudat bei Cirrhose. Cirrhose, genau. Oder halt Vorderauto, richtig, genau. Ja. Genau, korrekt, ja. Gut, also Sie haben geguckt nach Leukozyten, haben Sie gesagt, wegen Peritonitis. Und was guckt man noch nach? Also wenn man schon die Zellen anguckt, wenn man. Und Elektrolyte? Kann man machen. LDH müssen wir auch kontrollieren. Kann man machen, aber ist nicht so wichtig. Also vor allen Dingen wegen der Differentialdiagnose Tumorerkrankung. Was ja, Zytologie. Zytologie, genau. Tumorzellen, ja. Fragezeichen. Ja, nein. Genau. Korrekt. Okay. Also Sie haben Aszites punktiert, nicht so viel, 1,5 Liter haben Sie gemacht, also ganz sanft. Die können ja auch mehrfach am nächsten Tag auch nochmal punktieren, damit der Patient langsam sich bessert. Was kann man noch machen außer Aszites-Punktion, um die Aszites zu behandeln? Diuretika oder wenn Albuminwerte weniger als 1,8 Albumin transfundieren, ja. Richtig, das würde ich sowieso immer also machen, wenn die Aszites-Punktion machen, also vor allem, wenn sie es viel machen, würde ich dem Patienten immer Albumininfusionen geben danach. Ja. Und Diuretika, und da ist vor allen Dingen ist es wichtig, dass bei vor allem bei Leberzirrhose oder Fortaderhochdruck häufig ein Hyperaldosteronismus vorliegt, und dann kann man mit Aldosteron-Antagonisten gut arbeiten. Ja, hat jemand schon geschrieben. Und ja. Manchmal, also bei dem Patienten, wenn er jetzt keine Ödeme im Bein hat zum Beispiel, würde ich mit Schleifendiuretika eher so ein bisschen vorsichtig sein. Kann man machen, aber man kann erstmal mit Spironolakton arbeiten. Ja, okay. Ja, genau. Und wegen der Malnutrition, was machen Sie dann damit? Das ist ja auch die Folge, Ursache der Albuminmangel. Was machen Sie damit? Wir können einen Diätassistent Konzil veranlassen. Wir können einen Diät einlegen, ausgewogene Diät. Ja. Und bei schweren Fällen können wir TPN anordnen. Was ist das TPN? Parenteral Nutrition können wir ja, auch. Genau. Ja. Parentale Ernährung, richtig, korrekt, ja. Ja. Also bei dem Patienten muss man das was machen, weil der hat eine ganz starke Sarkopenie, also hat massiv Muskelabbau gehabt, ja, Sarkopenie. Und bei dem würde ich zum Beispiel das machen, ja. Und wenn er fragt, was soll er essen, was soll er nicht essen, können Sie ihm was sagen? Kochsalzarme essen ist auch wichtig. Ja, wobei die meistens auch eine Verdünnungshyponatriämie haben, also Kochsalz, ja, sollte man wegen der Nierenfunktion vielleicht ein bisschen aufpassen, richtig, ja. Aber was, glukosearm, glukosereich? Kohlenhydrate viel oder wenig? Jetzt kann ich nichts sagen. Also vermutlich hat der Patient durch die Leberzirrhose auch zu wenig Glykogenspeicher in der Leber. Ja? Das heißt, er kann nicht gegenreagieren, sodass man da vermutlich dem Patienten erstmal doch kohlenhydratreiche Ernährung auch geben würde. Und bei dem Muskelabbau ist es immer gut, wenn man den auch proteinreich ernährt, aber da müssen Sie halt aufpassen bei der Leberfunktion, ja. Das und Nierenfunktion auch. Nierenfunktion auch, aber hauptsächlich Leberfunktion. Aber wenn der jetzt keine Lebersynthesestörung hat zum Beispiel, ja, also wenn es eine Leberzirrhose Child A ist zum Beispiel, dann ist es kein Problem, können Sie auch proteinreich ernähren. Ja? Würde ich bei den Patienten auch machen. Kennen Sie die Child-Klassifikation? Child-Klassifikation bei Leberzirrhose gibt es A, B, C. Ich habe schon mal gehört, aber jetzt kann ich Ich sage einfach nochmal, ich muss auch mal nachgucken, spielt immer Rolle, Aszites ja, nein, Albumin im Serum, Bilirubin hat er zum Beispiel nicht gehabt, dann Enzephalopathie. Flipping Tremor. Enzephalopathie kann man mit Tremor auch beschreiben. Der Quickwert, also geringe Koagulation, und das war's, glaube ich, sind, glaube ich, 5 Items, glaube ich, und dann kann man einen Score machen, dann kann man nachlesen, A, B, C. A ist das günstigste und C haben eine ganz schlechte Prognose, ja? Child C, ja. Gut, alles klar. Gibt es dazu noch Kommentare oder weitere Fragen? Haben wir eigentlich das Wichtigste besprochen, ja? Ist der Oberarzt zufrieden? Oberarzt zufrieden, also Dr. Ailes hat es gut gemacht. Ja, gut gemacht. Und konnte auch auf die Fragen immer gut antworten. Das ist wichtig, ja? Dass man so im Gespräch bleibt. Wenn ich Fragen habe, antworten, Gegenfragen stellen und so weiter, ist gut. Sehr gut. Ja, gut. Kommunikation. Danke. Ja. Danke. Epikritis. Soll ich jetzt kurz vorstellen, ne? Ja. Das wäre wirklich toll. So wie ich es hören würde gerne, ja? Bei Oberarzt. Ben şimdi bir yani burada şey hastanın karnında şişkinlik var, kendisi söylüyor. Oraya biz asit mi diyeceğiz doktor doktor görüşmesi varken, yoksa dik geberiyor mu diyeceğiz? Bauchumfangsvermehrung. Tabii çeşitli sebepleri olur. Genelde doktor doktor gıçbeç olunca hastayı görmüş oluyorsunuz ve muayene etmiş oluyorsunuz. Orada asit şüphesi zaten belirtiyor kendisini. Krapf-Erlüs mu diyeceğiz güç kaybına, yoksa şey mi yani kısa mesafelerde şey var, efor displasisi var, luf notu var. Onu demedi. Hasta demedi. Sadece yürüyemiyorum dedi yani. Nefes almadan yürüyemiyorum demedi. Hanım söylüyor dedi, çok hızlı nefes alıyorum dedi, nefes Hanım aldım mı söylediği dedi. başka. Hanıma her şey, şimdi hanıma bakmayacaksın. Hanım sadece kots atmış olduğunu söylemiş kendisine. Yani hızlı hızlı nefes aldığını söylemiş. Kendisi hissetmiyor mesela. Nakşivayis yerine hiperhidrozis, şitarke hiperhidrozis diyebilir miyiz? Aynısı değil olmadığı için benden Nakhçıvan'sa kalın. Hiperhidrozis demeyelim mi? Yok. Patolojik demeyelim. Yok değil. Ortopnesinin diyelim mi? Ortopne olabilir. Periferal ödem, nik türü. Ödem yok hastada. Ayaklar şiş dediniz. Hayır dedik ya, Yok. ayakta çok ince dedi. Nix kanişvelon dedi. Kayna. Kaynışıyorum. Ganz dün. Okey. Abi nasıl yaparız şimdi? Girişi nasıl yaparız Almanca? Okay. Also Herr Oberarzt, ich möchte Ihnen gerne einen Patienten vorstellen, der sich heute vorgestellt hat. Herr Z Hans Zimmer, ein 58-jähriger Patient in reduziertem Allgemeinzustand und noch normalem Ernährungszustand in dem Fall. Der Patient stellt sich vor mit einer starken körperlichen Schwäche, die seit einer Corona-Infektion vor etwa 2 bis 3 Monaten sich zunehmend ausgeprägt hat und sich verschlechtert hat. Und der Patient angibt, seit dieser Zeit, in den letzten Monaten, circa 10 Kilogramm Gewicht verloren zu haben. Der Patient ist so schwach, dass er kaum den Weg zur Toilette schafft, hat in der letzten Zeit gemerkt, dass er neben dem massiven Muskelaufbau, aber Abbau eine deutliche Vermehrung des Bauchumfangs bemerkt hat und auch dort in diesem Bereich auch Beschwerden, grenzwertige Schmerzen angibt, weswegen er vom Hausarzt auch schon Schmerzmedikamente bekommen hat. Der Patient berichtet, dass er kaum Appetit hat, wenig essen kann und dass er fast regelmäßig, fast täglich erbrechen müsse. Bei dem Erbrochenen berichtet der Patient über Erbrechten. Jedoch wird vom Patienten eine Hämatemesis verneint. Der Patient berichtet auch weiterhin, dass er bei tiefer Inspiration Schmerzen in der rechten Flanke im Bereich des rechten Oberbauches hat. Die Atemnot ist fremdanamnestisch von der Frau berichtet worden. Der Patient selbst merkt seine Kurzatmigkeit nicht. An Vorerkrankungen berichtet der Patient an einer chronischen Hepatitis B zu leiden, weswegen er auch eine virusstatische Therapie bekommt. Des Weiteren nimmt er Medikamente ein bei bestehender arterieller Hypertonie und einer Hypothyreose. Vom Hausarzt hat der Patient in letzter Zeit wegen der Beschwerden Novalgien und Tramadolol erhalten. Die rechtliche Anamnese ist bis auf eine familiäre Hepatitis B-Infektion nicht richtungsweisend. Die klinischen Befunde deuten am ehesten darauf hin, dass der Patient mit einer Aszitis-Bildung zu uns kommt, wobei hier als Ursache entweder eine dekompensierte Leberzirrhose vorliegen könnte, wobei sonstige Zirrhosezeichen hier nicht im Vordergrund stehen, vor allen Dingen keine Bilirubinerhöhung, kein Ikterus und auch keine Enzephalopathie und Blutungszeichen. Und wir hier am ehesten weiterkommen durch eine Laboruntersuchung und sonografische Untersuchungen mit der Frage auch nach anderen Ursachen für eine Portalhypertension, zum Beispiel Pforzadertrombose. Für die weitere Therapie würde ich nach der Ultraschalluntersuchung, falls Aszitis nachweisbar wäre, eine Aszitis-Paranzentese durchführen zur weiteren Diagnostik und auch zur Entlastung. Des Weiteren würden wir gern den Patienten unseren Ernährungstherapeuten vorstellen, um die sicherlich begleitende Malnutrition zu behandeln, eventuell auch durch eine parenterale Ernährung. Das wäre es. Ganz schnell gemacht, aber das Wichtigste für den Oberarzt, glaube ich. Das ist sehr gut. Also, Haben Kollegen noch Fragen? Ich habe jetzt zum Beispiel weggelassen, diese Familiengeschichte oder was er gearbeitet hat. Das ist in dem Zusammenhang, das müssen Sie fragen, sollten Sie auch fragen bei Anamnese, aber bei der Vorstellung vom Oberarzt ist jetzt nicht wichtig, ob er selbstständig ist oder Rentner ist. Also ich kann Situationen geben, wo es wichtig ist, aber in dem Fall eher nicht. Deswegen will ich den Oberarzt mit solchen Informationen nicht belasten und auch nicht mit, wann der Vater gestorben ist, weswegen der Vater gestorben ist, wenn es jetzt für diese aktuelle Problematik nicht so relevant ist.